Wann kommen Sie zurück nach Buddhas Weg? Für die klaren Belehrungen und die gemeinsame Meditation. Das ist keine Frage. Ich bedanke mich auch. Ich war sehr, sehr zufrieden hier, dass alle geben sich Mühe. Und wenn alle geben sich Mühe, dann ich gebe mir Mühe auch. Und so, wir sind wie eine Familie. Gibt es nicht automatisches Denken? Wenn ja, wie sieht das aus? Ist das automatisch oder nicht automatisch? Automatisches Denken ist nicht spontan. Es kommt durch Vorurteile, dass man hat, wie die Sachen sein sollten. Und diese Vorurteile, wie die Sachen sein sollten, die eigentlich machen es unmöglich, dass man die Sachen wahrheitsgemäß sieht. Man hat schon ein Konzept, wie sie sein sollen. Man passt nur die Sachen in das Konzept. Das ist alles. Im täglichen Leben sieht man das nicht so klar, aber in Meditation sollte es klar sein. Ich habe ein bisschen Erfahrung, Meditation zu lernen. Meistens diejenigen, die viele Konzepte haben, dann haben viele, viele Hindernisse. Diejenigen, die sehr einfach sind und nicht so viele Konzepte haben, die machen Fortschritte sehr schnell. Weil sogar der Sokrates sagt, ich weiß, dass ich nicht weiß. Das ist Weisheit. Wenn man schon denkt, dass man weiß, weil man gelesen hat, weil so steht in dem Buch, dann ist man schon gehemmt, bevor man fängt an zu denken. In Zen genau meditiert man so. Bevor man fängt an zu denken, man ist schon gehemmt. Das ist Zen. Dann muss man direkte Erfahrung von dieser Spontaneität haben. Nicht sich richten nach einem Plan, sondern sich richten nach der Situation. Soll ich ein Beispiel geben? So als ich zum Beispiel als ich in Taiwan war, ich habe unterrichtet und auch war zusammen mit einem Zen-Meister, Meister Shenyan, er hat auch viel in Amerika gelernt. Auch war er bei mir in Tschechien. Und dieser Meister Shenyan, er war, obwohl er ein Gelehrter war und ich immer habe gesucht, die Lehrer, die auch Gelehrte waren und auch Yogis, das war mein Ideal. Deswegen habe ich so viele Sprachen gelernt. Und als ich in dem buddhistischen Institut war, wir alle Lehrer dann saßen bei demselben Tisch und neben mir sah Ich kam damals nach Taiwan aus Sri Lanka und ich war in einer Gemeinde, im Waldkloster, wo diese Vinaya und die Regeln sehr, sehr streng gehalten wurden. Und Regel ist, für die Mönche, dass man nicht beim Essen Geräusche macht. Und neben mir sah ein dicker Professor, dann und dann, ich war so sehr, habe ich mich sehr unwohl gefühlt, weil ich diese Konzepte hatte, wie man essen sollte, wie man nicht essen sollte. Dann, wenn der Meister Shenyin sah gegenüber mich und er hat auch angefangen. Dann habe ich verstanden, das ist Zen. Man muss spontan reagieren in der Lage, nicht nach den Regeln. Die Regeln sind natürlich da, aber wenn man nur nach den Regeln sich richtet und für die Laien auch gibt es Regeln, was man machen muss, was man nicht machen muss. Wenn man sich nur daran richtet und nicht beachtet die Situation, in der man sich befindet, große, entsetzliche Probleme. Ich hatte auch so viele Probleme, als ich kam als Mönch nach Europa, nach langer Zeit. Ich war lange Zeit ein Theravada-Mönch. Dann kommen Leute, diese Mitschülerinnen in der Schule. Da habe ich verstanden, alles ist nicht in Ordnung. Etwas nicht in Ordnung. Natürlich, wir lernen Meditation auch, um die spontan zu reagieren und in jeder Situation was Neues zu lernen. Aber wenn man schon Vorurteile hat, es muss unbedingt so sein, dann natürlich, man wird sehr, sehr ungemütlich in den Situationen, wo es nicht ist, wie man sich, was man gelernt hat, dass es so sein muss. Und eigentlich die beste Meditation ist, dass man, das ist buddhistische Meditation, dass alles richtet sich nach den Bedingungen. Die Bedingungen sind anderes in verschiedenen Situationen und wenn man schon diese Situation konfrontieren muss, dann muss man sich anpassen an die Situationen. Die Situationen werden sich nicht an mich anpassen. Das heißt, wenn ich über Tee, in Japan gibt man diese Chatao, wie man Tee trinken soll. Dann muss ich Tee haben, damit ich achtsam Tee trinke oder Kaffee trinke oder Wasser trinke. Das macht doch keinen Sinn. Aber diese Regeln sind da, damit man Achtsamkeit entwickelt. Wenn man Achtsamkeit hat, dann eine spontane Reaktion, das ist sehr wichtig. Man soll, besonders wenn man Laie ist, soll man so Konzentration und Weisheit lernen, dass man in jeder Situation was Neues lernt. Nicht nur von guten Sachen, aber auch von unangenehmen Sachen. Dann man allmählich wird im Klaren bleiben. Wenn man klar ist, dann reagiert man spontan. Und das ist sehr wichtig. Was noch? Irgendwelche Frage? Jetzt können wir ein bisschen diskutieren und danach vielleicht erkläre ich noch ein bisschen etwas, wie man das zusammenfasst, was wir gelernt haben. Und dann rezitiere ich vielleicht, oder mit meinem Kollegen hier, wir rezitieren auf Pali, zum Beispiel Mangala Gatha und Mangala Sutta. Und dann rezitieren wir, was wir gelernt haben, und dann machen wir Ende damit, der Michael zufrieden ist. Er kann, seine Freundin ist krank, ich glaube, und er möchte so bald wie möglich zurück nach Berlin. Und ich muss noch jemanden besuchen in Frankfurt. Das wollte er ursprünglich nicht, aber dann ist er damit einverstanden, aber so schnell wie möglich. Ja, bitte. Ich wollte dich noch mal fragen, die sehr abfreudige fand ich sehr schön, also sozusagen mit der Entspannung Klarheit zu sein und dann daraus, glaube ich, Freude zu entwickeln, aus der Freude dann Motivation, aus der Motivation, also wie war das noch, also diese abfreudigen? Also, meinst du diese Hindernisse, ja? Ja, also nicht die Hindernisse direkt, sondern diese Ja, Motivation sowieso. Wenn man keine Motivation hat, wird man sich nicht Mühe geben. Ja. Und Meditation, das wird erklärt genau in den Büchern, Meditation ist, gegen den Strom zu gehen. Wir sind alle in dem weltlichen Strom. Weltlicher Strom ist, wie der Kollege gesagt hat, etwas zu vereinnahmen. Ja, richtig? Was für sich haben und die anderen mit den Schultern wegschieben, damit man bessere noch mehr genießen kann, mehr Position, bessere Position hat, mehr Geld hat, mehr genießen kann, mehr, noch mehr Häuser, mehr, es hat kein Ende. Immer, indem man schon viel hat, meistens wollen sie noch mehr haben, besonders bei uns, der ehemalige sozialistischen Länder. Früher konnte man nicht sammeln, jetzt kann man sammeln, dann sammeln sie und schieben sie alle weg. Wenn man davon schon ein bisschen satt ist, dann ist es etwas weniger. So, also wichtig ist, dass man Motivation hat. Man richtet sich nach der Motivation. Also, so. Und wenn die Motivation ist, ich muss selbst Nirvana genießen und das ist alles, was da wichtig ist, dann wird man anderes Verhalten haben. Wenn man aber denkt, ich muss was Gutes für mich selbst machen und auch für die anderen ohne Unterscheidung, man verhält sich auch auf andere Weise. Und diese Motivation ist sehr, sehr wichtig. Aber wichtig ist, damit man die richtige Motivation hat, ist Wissen. Wissen macht richtige Motivation. Und richtige Motivation wieder macht Wissen. Das ist bedingte Entstehung. Ohne Wissen wird man nie richtige Motivation haben. Und ohne richtige Motivation wird man auch nicht Wissen haben. Obwohl wir werden viele, viele Informationen sammeln, viele Doktoraten haben und solange die Motivation nicht gut ist, dann wird es keine Zufriedenheit bringen. Nur wenn die Motivation gut ist, kommt die Zufriedenheit. Und mit Zufriedenheit, die Wünsche werden anderes. Wenn man keine Zufriedenheit hat, die Wünsche werden auch anderes. Deswegen haben wir erklärt, es gibt zwei Sorten von Wünschen. Wünschen etwas vereinnahmen und wünschen mehr tief sich in diesen Ozean von Dharma schwimmen lernen. Das ist ein großer Ozean. Und je mehr man lernt, desto interessanter wird es. Man wird sie nie langweilen können. Weil echte Dharma ist alles, was wir erleben. Alles ist Dharma. Und man kann lernen von schlechten Sachen, man kann lernen von guten Sachen. Begierde ist auch Dharma. Mangel an Begierden ist auch Dharma. Dann durch Begierde lernt man auch, dass es Last ist, Bürde ist und man wird davon loslassen. Das ist auch Dharma. Dann wenn man Wissen hat und Dharma sieht, dann wird man andere Motivationen haben. Wenn man aber nicht Wissen hat, wird man auch andere, ganz andere Motivationen haben. Nur für sich selbst. Dann wird man nicht mal in der Familie glücklich, weil in der Familie kann man nicht glücklich sein, wenn man nur an sich selbst denkt. Und heutzutage in unserer Gesellschaft, fast jede Familie gibt es Probleme. Oder nicht? Ja. Wenn es mit den Wünschen so ist, dass es verschiedene gibt, gibt es das auch mit Wissen, weil manches Wissen unterstützt ja diese Konzepte, wo ich im Falschen hinterherlaufe. Und manches Wissen ist ja. Bitte, lauter. Ich höre nicht so gut. Vielleicht gibt es verschiedenes Wissen. Wissen die Bücher, über die wir gesprochen haben, oder die Schriften, die ja gutes Wissen sind. Aber es gibt ja auch Wissen, das mich im Konzept stürzt. Regelbücher sind auch Wissen. Gibt es so wie bei den Wünschen zwei verschiedene Arten von Wissen? Ja, natürlich. Dieses, wir haben schon erwähnt, im Buddhismus, wir sprechen von drei Sorten von Weisheit. Drei Sorten von Weisheit. Erste muss man die Konzepte lernen. Das sind die Worte. Wenn man die Worte nicht kennt, wenn ich nicht weiß, was fünf Aggregate sind, wie kann ich über fünf Aggregate nachdenken? Wenn ich nicht weiß, was bedingte Entstehung ist, wie kann ich nachdenken? Dann erst lernt man die Namen. Aber die Namen sind nicht schon Bedeutung. Am Anfang lernt man die Namen, dann, nur wenn man nachgedacht hat, viel nachgedacht hat, dann kommen nicht nur Namen, aber auch Bedeutung. Erst kommen nur die Namen, dann Namen und Bedeutung. Das ist die Situation, dass man nachgedacht hat. Und wenn die Bedeutung klar ist, dann erlebt man das in Meditation. Nach der nicht-dualistischen Version von Meditation, eigentlich Meditation ist über Konzepte. In der Theravada glaubt man, dass Meditation ist über diese Paramatas, über die höchste Realität. Und das auch ist die Sachen, die wir erklärt haben. Die eigene Eigenschaften, die gemeinsame Eigenschaften, das ist die Realität, aber nur weltliche Realität. Und diese weltliche Realität, indem es so schnell fließt, indem man meditiert, man versteht das Anhaften, man muss, damit man lebt, man braucht Sachen. Aber man braucht nicht anzuhaften an die Sachen. man soll so leben, dass man natürlich muss man, jeder muss ein Dach haben, jeder muss was essen. Aber es ist nicht nötig, anzuhaften an diese Sachen. Besonders in unserer Gesellschaft, wo es nicht so schwer ist, wo praktisch niemand hungert. Ganz anderes ist in den Ländern, wo die Menschen wirklich hungern. Aber sie werden selbst finden, so in den Gesellschaften, wo die Menschen hungern, die Menschen sind viel glücklicher. Ich habe lange, lange Jahre in Indien gelebt und in den 80er Jahren war Indien nicht so wie heute. Die Leute waren wirklich sehr arm und ich habe auf dem Lande gelebt, wo es wirklich um Überleben, aber die Menschen sind sehr glücklich. Warum? Weil sie wenig Wünsche haben. Das ist sehr wichtig, dass man diese Weisheit hat, sich finden in der Situation, in der man ist und Minimum braucht man natürlich, man aber nicht immer nach Begierde, nach neuen Sachen, neuen Vergnügungen, das macht den Geist unruhig. Dann die Leute, die wenn die Buddhismus erklärt, die Voraussetzung für Meditation ist wenig Wünsche, Alpe Ichata und Santushti und Zufriedenheit. Wenn man die nicht findet, ist sehr schwer zu meditieren. Das ist es lohnt sich, daran zu denken. Warum bin ich so in edlem Zustand? Indem ich was will, was nicht möglich ist zu erreichen. Die Geschichte, die du erzählt hast von den dreien, also die Achtsamkeit, die Konzentration und die Weisheit, die Blüten pflücken, das war aus dem Visuddhimagga, richtig? Konzentration? Achtsamkeit hat sich gebückt. Ja, das war von Visuddhimagga. Visuddhimagga hat sehr gute Geschichte. Man kann viel lernen. Immer Beispiele. Es ist ein wunderbares Buch. Aber ein bisschen schwer für die Anfänger und sehr monastisch. Ja. Naja, was macht man? Man bemüht sich umsofern wie möglich, dass man im täglichen Leben auch mit Achtsamkeit übt. Und durch Achtsamkeit kommt auch Motivation. Wenn nach der buddhistischen Lehre ohne Achtsamkeit man unterscheidet nicht, was Kushala ist und was Akushala ist. Kushala ist das, ist schwer zu übersetzen. Man übersetzt meistens was gute Wirkung hat. Und Akushala ist, was nicht gute Wirkung hat. Was gute Wirkung hat, bringt Zufriedenheit, bringt Freude, was keine gute Wirkung hat, kann nicht Zufriedenheit bringen kann, keine echte Freude bringen. Und das erfährt man durch Achtsamkeit. Und in der Achtsamkeit schon ist geankert diese Tendenz zu verstehen, Ichlosigkeit. Man achtet an die Situation und verhält sich mit konzentriertem Geist, nicht zerstreutem Geist. Das ist Konzentration. Dann das Objekt wird nicht wackeln. Wenn das Objekt nicht wackelt, der Geist nicht wackelt. Und wenn der Geist wackelt, dann man weiß, dass es unheilsame Situation ist. Normalerweise, wenn man nicht Achtsamkeit übt, man wird nicht davon bewusst, wenn der Geist wackelt. Zum Beispiel jetzt, ich renne, ich fange an zu beachten, was schön aussieht, was ich haben möchte. Und was passiert mit dem Geist? Ich kann mich nicht konzentrieren an was ich sage, was ich denke, weil der Geist kann nicht sich sammeln an dem Objekt der Aufmerksamkeit. Wenn der Geist sich sammelt auf dem Objekt der Aufmerksamkeit und ist bewusst, klar, bewusst von anderen Objekten, die mit der Situation zu tun haben, das ist Achtsamkeit. Dann man kann sich erinnern daran, was zähmt sich zu tun und was ist nicht günstig zu tun. Und dann der Geist bleibt stabil. Wenn der Geist stabil bleibt, das heißt, er ist man hittet ihn. Und nur der Geist, von der Buddhist, wie ich gesagt habe, nur der Geist, das gehütet ist und hochgeschätzt ist, kann Freude geben. Der Geist, der durcheinander ist, obwohl er viele, viele Sachen hat, kann keine Freude geben. Und früher, die Menschen hatten ein ziemlich schweres Leben, aber sie waren viel glücklicher, weil sie mussten sich, Leben war hart, sie müssten sich konzentrieren an das, was sie machen. Sie hatten keine Zeit zu denken, zu viel unnützliche Sachen. Aber jetzt, wir denken meistens unnützliche Sachen. Und dann, kein Wunder, wir sind nicht zufrieden. Wenn jemand so lebt, einfaches Leben, dann auf natürliche Weise der Geist wird konzentriert. Eine Konzentration ist nicht schwer. Warum? Weil Zustand von Aufmerksamkeit, wo das Objekt stabil ist, ist auch schon Zustand von gewisser Entspannung, weil man sucht nicht andere Objekte. Man ist befriedigt mit dem Objekt von Achtsamkeit. So, was immer ich mache mit Klarheit. Wenn ich rede, versuche ich mit Klarheit lernen. Wenn ich denke, mit Klarheit denken. Wenn ich koche, mit Klarheit kochen. Und zu jeder Situation, man findet etwas zu lernen. Und das ist dann erfülltes Leben. So, es ist sehr wichtig, dass wir meditieren. Ich habe selbst natürlich, als ich angefangen mit wie bin ich zum Buddhismus gekommen, war Zufall. Aber nichts ist wirklich Zufall. Ich war ein Flüchtling in West-Berlin und wollte nicht in Lager wohnen. Dann habe ich im Telefonbuch gesucht, da stand buddhistisches Haus. Dann habe ich angerufen, könnte ich bitte helfen, könnte ich bei Ihnen wohnen, ich möchte etwas vom Buddhismus wissen, indem ich habe Chinesisch früher studiert und ich wusste etwas natürlich, weil es Teil von chinesischer Kultur auch ist. Dann sie haben gesagt, okay, und das war, so habe ich im Tempel gewohnt und geholfen und so und angefangen Pali zu lernen und Buddhismus zu lernen, bei Zufall, aber es ist nicht Zufall. So jede Situation, man kann viel lernen. So, man fällt in andere Situationen und man lernt was Neues. Ist das nicht so? Aber wenn man schon eine Vorstellung hat, es muss so sein, es muss so sein, es muss so sein, man wird nichts Neues lernen. Und wenn man was Neues lernt, es ist, weil man schon so buddhistische Ideen und man hat schon früher diese Interesse gehabt oder für was Ähnliches. Dann hat man Interesse. Wenn man Interesse hat, wie wir gesagt haben, dann übt man. Wenn man nicht Interesse hat, wird man nicht üben. Wenn man nicht übt, dann die Gewohnheiten, unsere schlechten Gewohnheiten, werden sich nicht ändern. Man übt, indem man Interesse hat. Deswegen ist es so wichtig, und ich habe auch in diesem Kurs versucht, eure Interesse zu wecken, damit sie sehen, wie tief diese Lehre ist, wie tief die früher in den alten Kulturen, die Menschen sich mit dem Geist beschäftigt haben, das ist wirklich faszinierend. Und sie hatten kein Instrument, nur Geist. Und haben so entwickelte Sprache, Fachsprache entwickelt, um den Geist zu erforschen. Warum? Weil sie waren entzückt und sie hatten so große Interesse, weil sie fanden, dieser Geist ist unglaublich. Und wenn man ihn versteht, nach der buddhistischen Lehre, man versteht alles. Wenn man ihn nicht versteht, man kann viele Informationen sammeln, aber man versteht wirklich nicht. Was heißt verstehen? Verstehen, wie man Leiden vermeidet. Das ist wahre Religion. Und das kann man nur durch Geistforschung, nicht durch Bücher, nicht durch Psychologie, es kann helfen natürlich, aber durch Interesse zu üben. Dieses Interesse zu üben kommt schon von Wissen. Wenn nicht Wissen nicht da ist, dann dieses Interesse zu üben wird nicht zustande kommen. Deswegen es ist auch sehr günstig, ein bisschen mehr zu lernen, was eigentlich Buddhismus bedeutet und wie es den Menschen helfen kann, den Geist besser zu verstehen. Wenn man versteht besser den Geist, kann man sehr bequemes Leben führen, weil man versteht etwas von Ichlosigkeit. Und so ist es diese schon in Achtsamkeit ist schon verbunden mit gewissem Verständnis von Ichlosigkeit. Weil man richtet sich nach der Situation und man wird bewusst von den Bedingungen, obwohl man konzentriert bleibt. Das ist Achtsamkeit. Und diese Achtsamkeit verteilt sich auch an Vergangenheit und auch an Zukunft. Wenn man nicht diese Achtsamkeit hat, dann wenn nur konzentriert ist, dann macht man etwas konzentriert und vergisst andere Sachen. Das machen wir alle. Aber das ist am Anfang. Wenn man viel übt, dann passiert es weniger und weniger, weil es wird natürliche Fähigkeit. Dann macht man die Sachen viel besser. Und in dem letzten Ende, egal welche buddhistische Tradition wir lernen, es kommt zu dieser Achtsamkeit. In Japan zum Beispiel lernt man diese Achtsamkeit, indem man gar keinen Platz für sich hat. Man lebt wie Sardine, mit vielen, vielen herum. Man hat keine Möglichkeit, praktisch an sich zu denken. Und dann kommt der Lehrer und untersucht, wie jeder Mensch hat einen kleinen Schrank, wo sie alle Sachen, was immer für Bücher er hat oder für Kleider, dann der Lehrer dann sieht, wie er die Sachen arrangiert hat und davon weiß er, was er denkt. So lernen sie in Zen. Alles muss nach den Regeln gemacht werden, aber durch die Regeln kommt die Freiheit, indem man nicht mehr an sich denkt. Und dann, wenn man das macht, dann diese Regeln, dann macht man nicht automatisch, sondern mit Achtsamkeit. Wenn man es der Fall ist, dann kann man Kloster verlassen. Man hat schon diese Zen-Übung gemacht. So übt man in Japan. Und sie denken, wenn man studieren möchte, viel und Theorien so, dann soll man lieber in Universität gehen. Wenn du meditieren möchtest, dann nur in der Gruppe und sich vergessen. So übt man. Das ist auch gut. In anderen Kulturkreisen, zum Beispiel Burma, Waldmönch lebt alleine, nur an sich konzentriert, in der Kuti. Und wenn er sich Mühe gibt, gut, er wird gelehrt. Wenn er sich nicht Mühe gibt, er kann den ganzen Tag schlafen. Niemand kümmert sich um ihn und er wird immer Essen bekommen. So übt man auf verschiedenen Weisen, aber in der Tat, es kommt zu selber Erkenntnis. Man muss mit Achtsamkeit arbeiten. Und diese Achtsamkeit muss spontan sein. Dann weiß man, dass man Fortschritte macht. Dann wird man mehr und mehr bewusst von richtiger Motivation und man wird dann, diese Motivation wird auf Wissen basiert. Sonst die Motivation, wenn es basiert ist an Nichtwissen, dann kommt Frustration, weil es wird nie so sein, wie man sich vorstellt. So wichtig ist die Achtsamkeit. Und wenn man so geschult ist in Achtsamkeit, es ist nicht schwer, in Versenkung zu lernen, in Vipassana zu lernen. Es ist gar nicht so schwer. Weil in Achtsamkeit schon ist Konzentration, in Konzentration ist schon Zufriedenheit und weniger Wünsche. Und das macht das Objekt stabil. Wenn man als Mönch lebt, ist es einfacher. Wenn man als Laie lebt, dann selbe Training. Man muss mit Achtsamkeit arbeiten. Und die Objekte der Aufmerksamkeit sollen stabil bleiben. So, dass man nicht, man weiß alle Situationen, man wird nicht abgelenkt von dem Objekt von Aufmerksamkeit. Das ist das Beste. Und jetzt, wir haben über Atmen gelernt. Atmen ist sehr gut für Meditation. Warum? Weil es begleitet uns immer. Zu jeder Zeit, es begleitet uns. Und es ist Unbeständigkeit selbst. Wind kann niemand fassen. Niemand kann Wind fassen, weil es Wind ist. Bewegung kann niemand fassen. Wenn man fasst Bewegung, man wird frustriert. Und deswegen, was man fasst, ist nur, wie ich erklärt habe, ist das Bild von dem Wind. Und das Bild von dem Wind, wenn man passt, dann diese Erscheinungen gehen in den Hintergrund. Dann kann sich der Geist konzentrieren. Wenn der Geist konzentriert ist, dann, wenn er untersucht die Dinge, er kann wahrheitsgemäß untersuchen. Aber wenn der Geist nicht konzentriert ist, wenn er untersucht die Dinge, er wird schon wissen, wie die Dinge sind. Und das ist automatisches Denken. Schon vorher weiß man, wie es sein muss. Wenn ich vorher weiß, wie es sein muss, was kann ich lernen? Natürlich. Ich kann lernen, aber das wird nicht mir helfen, um weg von der Frustration zu gehen. So, wenn man konzentriert ist, man wird abgelenkt von einem anderen Objekt, dann dieses andere Objekt, von dem man abgelenkt ist, ist Unbeständigkeit selbst. Wenn man schon diese Aufmerksamkeit stabil ist. Wenn man in stabile Aufmerksamkeit ein anderes Objekt Aufmerksamkeit lenkt, ohne dass es ein nützliches Objekt ist, dann was bedeutet das? Hm? der Geist wird durcheinander. Unklar. Und nur ein klares Geist kann wahrheitsgemäß unterscheiden. Und klares Geist ist immer konzentriert. Diejenigen, die wirklich klares Geist haben, sind immer konzentriert, spontan konzentriert. Das lernt man durch Achtsamkeit. Aber wie ich erklärt habe, hier sind nur Gewohnheiten, wenn man nicht meditiert, sind wir meistens schlechte Gewohnheiten. Wenn man meditiert, ist man bewusst von den schlechten Gewohnheiten. So ändert man sich. Dann schlecht ist gar nicht so schlecht. Das, was in Meditation schlecht ist, ist anderes als in, weil Meditation ist, gegen Strom zu gehen. Nicht in Strom ist, mehr und mehr genießen, mehr und mehr vereinnahmen. Gegenstrom ist, loszulassen. Und wir alle haben Tendenz, mehr und mehr zu akkumulieren und leben unter dem Eindruck, dass da findet man die Zufriedenheit. Aber das ist eine Illusion. Und diese Illusion wird sehr klar, eben wenn diese Achtsamkeit da ist und Objekt von Aufmerksamkeit bleibt klar. Wenn Objekt von Aufmerksamkeit nicht klar bleibt, das ist Affengeist. In Yoga, egal ob es buddhistische Yoga ist oder andere Sorten von Yoga, dieser zerstreute Geist ist eben Leiden. Leiden ist das. Deswegen in Yoga, genauso in Yogacara, Klarheit wird erklärt als Auslöschen von den Schwankungen des Geistes. Nicht wahr? Chittavritti Nirodha. In der Yogacara, diese Chittavritti Nirodha ist Revolution des Geistes. Von dem Geist, das klebt an die Objekte, wird es der Geist, das nicht an die Objekte klebt. Und das ist Klarheit. Wenn der Geist in der Klarheit bleibt, kann er diese Revolution machen. Wenn er aber nicht in Klarheit hat, hat man nicht Zugang zu dieser Revolution. Deswegen haben wir gelernt, diese feinere Methode von Atmenbetrachtung, die sehr, sehr leicht führt zu Klarheit, indem man sich mit feinerem Objekt beschäftigt und der Geist bleibt konzentriert auf das Ganze, aber die Bewegung ist da. Aber man wird nicht drauf kleben. Wenn man darauf klebt, dann verschwindet Konzentration. verschwindet Feinheit von Atmen. Genauso auch in Qigong, wenn man klebt an den Geist, das übt und will unbedingt so haben, dann man wird nicht in Spannung entspannt. Und Yoga ist auch, dass man lernt, in Spannung entspannt sein. Dazu sind die Asanas. In Spannung entspannt sein ist vorausgesetzt eben diese Aufmerksamkeit, dass man nicht abgelenkt wird von anderen Objekten. Das heißt, man bleibt bei einem erwünschten Objekt mit Konzentration und ohne große Mühe, spontan. Dann, wie wir erklärt haben, mit fünf D-Mark hat man Platz an der Sonne. In den 70er Jahren, als ich in Deutschland war, gab es immer Reklame im Fernsehen. Mit 5 D-Mark bist du dabei, Platz an der Sonne. Platz an der Sonne ist in diese Klarheit. Und festen Aufmerksamkeit zu bleiben. Dann kommt Wissensklarheit und Wissensklarheit läutert den Geist. Deswegen haben wir gelernt, diesen Schritten von Shamatha. Achtsamkeit ist Rücken. Auf diesem Rücken, dann steht Konzentration. Aber Konzentration wird nicht stehen, wenn es nicht gestützt ist. Wenn es Konzentration gestützt ist, durch diese Grundlage von Achtsamkeit und durch eine richtige Anstrengung, ohne Schwankungen, dann ist man in diesem Licht von Weisheit. Licht von Weisheit ist das beste Licht. Dann kommen Probleme, aber man hat Beschmutzungen des Geistes, aber die kommen und gleich gehen. Warum? Weil man bleibt, hat schon geübt zu bleiben in diesem Zustand von Entspannung und Klarheit. Und das soll ein familiärer Zustand sein, zu dem man immer zurückkommen kann. Wenn es der Fall ist, Leben wird anderes. Man wird natürlich auch viele Probleme haben, aber die werden auf andere Weise verdaut. Ohne Probleme gibt es keine Welt. Wenn wir nicht wollen, sich zurückziehen von der Welt, dann müssen wir Probleme konfrontieren. Das ist immer so. Aber mit Klarheit. Und dazu braucht man nicht ein Mensch zu werden. Man kann als Laie eben kein Problem. Man kann sogar manchmal besser üben, weil nicht alle Menschen geben sich viel Mühe. Okay, dann wir haben viel gesprochen und am Ende wir rezitieren etwas. Dann ich rezitiere Was könnten wir rezitieren? Ich rezitiere, was wir nicht rezitieren haben, was vielleicht einige von uns kennen schon. Das heißt, diese Hingabe an Buddha, Dharma, Sangha, das immer rezitiert man. Dann ich rezitiere Mangala Gata, das ist über Segnen, Zuflucht zu dreifachem Jubel. Das hat damit zu tun. Und dann Sutra von den Segnen. Mangala heißt eigentlich Segnen. Von den Segnen, das die Übung von Dharma bringt. Von Grundsegnen bis zur Befreiung. Das ist höchste Segnen. Und dann rezitieren wir Metta Sutta, in dem wir wollen den Geist entfalten. Und dafür Metta ist das Beste. Wenn man viel Metta übt, wird man sich ärgern, aber gleich Ärger geht weg. Völlig sich nicht ärgern, wenn man in der Welt lebt, ist praktisch unmöglich. Aber durch richtige Motivation und durch Liebe, Ärgern kommt und geht gleich weg. Und dann wir rezitieren diese Dharani von großem Mitgefühl. Das populärste ist in China und in den Ländern, die aus China Buddhismus bekommen haben. Normalerweise rezitiert man auf Chinesisch, aber auf Chinesisch hat überhaupt keine Bedeutung. Namo Horata Nutolaya, Namo Aliya Polochitisa Polaya, Bodhisattva Puya, Mufisattva Puya. Niemand weiß, dass das ist. Aber auf Sanskrit hat das Bedeutung. Nächstes Mal werde ich erklären, aber es ist nicht klar, sehr klare Bedeutung, weil es gibt im Mantra, kann man nur auch mit Klang arbeiten, Schal arbeiten. Schal hat auch Bedeutung, aber nicht so wie die Worte. Und dann noch Herzsutra, rezitieren wir auf Sanskrit, Sie haben den Text. Und dann Übergabe von Verdienst und dann werden wir offiziell Schluss machen. Und jeder geht, wo er gehen möchte. Okay, machen wir so. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava araha samma sambuddho vinja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava tisvakato bhagavata dhammo asandhichiko akaliko ehipassiko opanayiko pacchattang veditambo vinyuhi tiesu pattipanno bhagavato savaka sangho Ujjupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samichi Patipanno Bhagavato Savaka Sango Yadida Chattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Ese Bhagavato Savaka Sango Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjali Karaniyo Anuntaram Punyakrita Lokasa Devang Bundang Sarantanam Dhammang Sangam Chalikavo Bhayam Va Chambitattam Va Lomahamso Nahesatiti Maha, jetzt Maha Mangala Gata, die Version von Segnen, Segnen von dreifachen Jungen. Mahakaruniko nato hitaya sabbapaninam puritva paramisamba patto sambodhimuttamam etena sachevacena hotute jayamangalam jayanto bodhya mule sakyanam nandivadano evam tuiham jayo hotu jayasu jayamangalam Sakkattva Bundaratana Osadam Tamamvaram Nideva Manusanam Bundatejena Sutina Nasantu Upadava Sambe Soka Upasamendute Sakkattva Dhammaratana Osadam Tamamvaram Parila Upasamanam Dhammatejena Sutina Nasantu Padava Sambe Bhaya Upasamendute Sakkattva Sangaratanam Osadam Tamamvaram Ahuneyam Pahuneyam Sangate Jena Satina Nasantu Padava Sambe Roga Upasamendute Natime Saranam Anyam Buddho me saranam varam etena sachenam hotute jaya mangalam nati me saranam anyam dhammo me saranam varam etena sachevacena hotute jaya mangalam nati me saranam anyam sangho me saranam varam etena sachevacena hotute jaya mangalam Yam kimchi ratanam loke vinchati vividakutu ratanam bunda samam natti tasma sutti vavantute Yam kimchi ratanam loke vinchati vividakutu ratanam dhamma samam natti tasma sutti vavantute Yam kimchi ratanam loke vinchati vividakutu Ratanam Sangha Samam Natti Tasma Suti Bhavantute Mangala Sutta. Sutra von Segnen. Ekam Samayam Bhagavā Savatiyam Viharati Jetavane Anatha Pindikasa Arame Atako Anyatara Devata Abhikantaya Ratiya Abhikantavanna Kevalakappam Jetavanam Obhasitva Yena Bhagavate Upasamkami Upasamkamitva Bhagavantam Abhivadetva Ekamantam Athasi Ekamantam Tithaku Sa Devata Bhagavantam Gataya Jabhasi Bahu Deva Manusacha Mangalani Achintayo Akankamana Sutanam Bhuhi Mangalamutanam Asevana Chabalanam Panditanam Chasevana Puja Chapujaniyanam Etam Mangalamutamam Patirupa Desavaso Cha Pumbe Chakata Punyata Atha Samma Panidicha Etam Mandalam Uttamam Bahu Sachancha Sippancha Vinayocha Susikito Subhasita Chayavacha Etam Mangalam Uttamam Mata Pitu Upatthanam Buddha Dharasa Sangaho Anakula Chakamanta Etam Mangalam Tamam Danam Chadamma Chariyacha Nyata Kanam Chasangaho Anavajanikam Mani Etam Mangalam Tamam Arati virati papa cha majjapana cha sanyamo apamado cha dhammesu etam mangalam tamam garavo cha nivato cha santuti cha katanyata kalena dhamma savanam etam mangalam tamam khandi khandi sasova sasata samananam cha dasanam Kalena dhamma sakacha etam mangalam tamam tapocha brahmacharyacha ariyasachana dasanam nibbana sachi kiriyacha etam mangalam tamam futasaloka dhammehi chittam yasanakam pati asokam virajam khemam etam mangalam tamam Etani katvana sabatam parajito sabatam gacchanti tamte sam mangalam utamam tietena sacevo jena otute jaya mangalam etena sacevo jena nasantu sabu padava etena sacevo jena sambe roga upasamentute Karaniyametasutta. Sie kennen sie ja auch. Karaniyamattakusannene yantam santam padam apitsamecce sako ujuce sujuce subacho chasse mudvanatimani santu sakoce supadoce apakkicoce sarangamuti Santindriyoce nipakoce apargabo gulesu ananubindo Nacha kundam samacha vekinci yenya vinyo paveyu pavadeyo Sukino vake vino tu sambe satta pamantu sukitatta Yek pana bhutakti tasava tavagava anavasesa Digava ye mahantava majima rasaka anakatulva Dikava ye mahantika ye chedure vasanti avidure Bhutava sambhavai sima sambhe satta bhavantu sukhitatta Naparo param nikumbhete nati manyete katanchinam kamachi Vyāro sanā patika sanyā nānyā manyā sadukam vichayye Mātā yatā niyam pūtta māyusā eka pūtta manurakke evam visapa pūtte suvānasam bhavaya parimānam metancha sarvalokasmin manasam bhavaya parimānam Udanna doce tiriance asambhadam eram asapattam Thittam charan nisinnova sayanova yavatassa vigatamindo Etam satim matitteye brahman etam viharam idamaho Kitinchan pagama silava dasanena sampanno Kame suvineya geda Nahi jatu gambaseyam punaretiti Etena sache vajena utute jaya mangala Etena sache vajena nasantu sabu padava Etena sache vajena sambe roga upasamentute Mahakaruna dharani Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokiteshvaraya, Bodhi Sattvaya, Maha Sattvaya, Maha Karu Nikaya Om Sarva Bhayeshu Drana Karaya Tasmai Namaskritya Imam Arya Avalokiteshva Tama Nila Kanta Namo Hridayam Avartaishyami Sarva Arta Sadhanam Shubham Ajayam Sarva Bhutanam Bhava Marga Vishudakam Om Tat Yatha Aloke Aloke Loka Mati Atikrante He He Hare Maha Bodhisattva Smara Smara Hridayam Kuru Kuru Karma Sadhaya Sadhaya Dhuru Dhuru Vijayante Maha Vijayante Dhara Dhara Dharendreshvara Chala Mala Vimala Amala Mukti Ehi Ehi Lokeshvara Raga Visham Vinashaya Dvesha Visham Vinashaya Moha Chala Visham Vinashaya Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Mala Bulu Bare Padma Nabha Sara Sara Siri Siri Suru Suru Bodhya Bodhya Budhaya Budhaya Maitreya Nilakanta Darshana Praradaya Swaha Mahasiddhaya Swaha Siddha Yogeshwaraya Swaha Nilakantaya Swaha Chakrayuktaya Swaha Padmahastaya Swaha Shankha Shuddhane Bodhanaya Swaha Vama Tisha Stita Krishna Jinaya Swaha Vyagra Charma Nivasanaya Swaha Namo Ratnatrayaya Namo Arya Avalokiteshvaraya Om Siddhyantu Mantra Padhaya Swaha. Pragya Paramita Hridaya Sutram. Om Namo Bhagavate Arya Pragya Paramita Yai Arya Avalokiteshvaro Bodhisattva Gambhiram Pragya Paramita Charyam Charamano Vyavalokayatisma Panchaskandastamsha Svabhava Shunyan Pashyatisma Iha Shariputra Rupam Shunyata Shunyata Iva Rupam Rupam Napritak Shunyata Shunyataya Napritak Rupam Yat Rupam Sa Shunyata Ya Shunyata Tat Rupam Evam Eva Vedana Samya Samskara Vijnanam Iha Shariputra Sarvadharma Shunyata Lakshana Anutpana Nirudha Mala Vimala Anuna Aparipurna Tasmat Chariputra Shunyataya Na Rupam Na Vedana Na Samgya Na Samskara Na Vijnanam Na Chakshu Shrotra Grana Jihva Kaya Manamsi Na Rupa Shabda Ganda Rasa Sparshnavya Dharma Na Chakshu Vijnana Dhatu Yavan Na Mano Vijnana Dhatu Na Avidya Na Vidya Kshayo Yavan Na Jara Maranam Na Jara Maranakshayo Na Dukha Samudaya Nirona Marga Na Jnanam Na Praptir Na Praptir Tasmat Chariputra Praptitva Bodhisattvasya Pragya Paramita Mashritya Viharati Achita Avarana Chita Avarana Nastitva Atrasto Viparyasa Atikranto Mishta Nirvana Prapta Triadva Vyavastita Sarva Sambuddha Pragya Paramita Mashritya Anuta Samyak Sambodhim Abhisambuddha Tasmat Yatavya Pragya Paramita Mahamantra Mahavidya Mantra Anutara Mantra Sama Asama Mantra Sarva Dukha Prashamana Satyam Amityatvat Pragya Paramitaya Ukto Mantra Tatyatha Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvaha Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvaha Gatte, Gatte, Pare, Gatte, Parasam, Gatte, Bodhisattva. Und jetzt segnen und singen. Nakataya Kabutanam, Papa Gaha, Nivarana, Paritasa, Nubhave, Nehantute, San, Nupadave. Yat dunimittam avamangalam cha yochamana po sakuna sasando papa gaho dusupinam makantam buddhanu bhave na vinasamintu. Yat dunimittam avamangalam cha yochamana po sakuna sasando papa gaho dusupinam makantam dhammanu bhave na vinasamintu. Yat dunimittam avamangalam cha Yocha manapo sakuna sasaddo, papa gaho adusupinam makantam, sanganu bhavene vinasamentu. Punya parinama, Übertragung von Verdienst. Eta vata chamehi sambhatam punya sampadam, sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhiyam. Eta vata chamehi sambhatam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabba sampati siddhiyam. Eta vata chamehi sambhatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhiyam. Aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantam anumoditva shiramakanturuka sasam. Aka satta chabumatha deva naga mahidika tam anumoditva chiramarakantu desanam. Aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantam anumoditva chiramarakantu tumamukam. Möge Verdienst von diesem Retreat von 5 Tagen sich an alle Wesen verbreiten, damit wir alle den Zustand von Vollkommenheit erreichen können. Om Mito Bo.